Father. Wir bitten dich jetzt, dass du zu uns sprichst, Herr. We ask you to speak to us now, Lord. Und dass du in unsere Herzen hineinsprichst. That you speak into our heart. Und dass es etwas ist, was unser Leben auch berührt und Frucht bringt in unserem Leben. That it would be something that touches our lives and brings forth fruit. Und gib auch Konzentration. Give us concentration. Bitten in Jesu Namen. Amen. We ask this in Jesus' name. Amen. Okay. Ich habe die letzten Tage über den König Saul nachgedacht. I thought about King Saul. I've been thinking about him. Und über David. And about David. Und König Saul. Und ich habe mir gedacht, es beide, König Saul und der David, das könnte eigentlich ich sein. Both of them could be me. Und da ist der Saul. There's Saul. Und der war König. And he was king. Und gleichzeitig war er eigentlich sehr ein armer Mensch, ein armer Hund. And at the same time he was a poor dog. Er war eigentlich immer auf der Jagd nach dem David. He was always on the prey for David. Eifersüchtig. He was jealous. Und hat es eigentlich nie wirklich genießen können, König zu sein. And he couldn't enjoy being king. Und hat auch letztlich nie wirklich die Verantwortung übernommen als König, and König zu sein. He never took on the responsibility as a king. Und auf der anderen Seite ist der David. And on the other side there is David. Und der David war eigentlich am Anfang ein Schafhirte. In the beginning he was a shepherd. Und dann ist er geflohen, lange Zeit vor dem König Saul geflohen. And then for a long time he had to flee from King Saul. Und dieser Schafhirte und Flüchtling and this, shepherd and fugitive war eigentlich ein armer Hund, aber eigentlich war er der König. Was a poor dog, but he was actually the king. Und ich habe überlegt, also was macht das eigentlich aus, dass der Saul König war, aber letztlich ein armer Hund? And I thought, what's the difference if Saul is the king, but still a poor dog? Und David ein Schafhirte, ein Flüchtling und trotzdem König. But David being shepherd and refugee or fugitive but still the king. Und ich glaube, der Schlüssel liegt darin, Gott hat zu beiden eigentlich gesprochen. And I think the key is this, that God spoke to both of them. Durch Samuel. Through Samuel. Samuel. Gott hat zu dem König Saul gesprochen. God spoke to King Saul. Ich habe mir überlegt, was hat der König Saul gemacht? And I thought, what did King Saul do? Gott hat zu dem David gesprochen. God spoke to David. Und was hat David mit dem Wort Gottes gemacht? And I asked myself, what did David do with this word of God? Und ich sage mal was, das habe ich also daraus gelernt. What I've learned from this. Dass Gott sein Wort gibt zu uns. That God gives us his word. Er gibt uns das Wort, dass es in unserem Leben Realität wird. So that it would become reality in our lives. Und es war kein Zufall, was Gott dem König Saul gesagt hat. And it was no coincidence what God said to King Saul. Und er hat es deswegen gesagt, dass das in dem Leben vom König Saul Realität wird. He said it so it would become reality in King Saul's life. Und dass Gottes Plan für den König Saul wirklich Realität werden kann. And the plan of God could become reality for King Saul. Und es war kein Zufall, was Gott zu David gesagt hat. And it was also no coincidence what God told David. Und letztlich war es das, was Gott ihm gesagt hat, was ihn auch groß gemacht hat. And it was the thing that God told him that made him great. Okay, und jetzt den Vers, also und auch die Überschrift dieser Botschaft, das ist in Markus 4:14. And the title of this message you find in Mark 4:14. Mhm. Und dort steht, der Seemann sät das Wort. Okay, wir brauchen eine deutsche, englische Bibel. Der Seemann sät das Wort. The sower sows the word. Und der Vers hat mich sehr berührt. And this verse really touched me. Und folgendes, eigentlich ihr hört, ich spreche das jetzt, der Seemann sät das Wort. I say this now, the sower sows the seed. Ihr hört das mit euren Ohren. The word, and you hear it with your ears. Und dann können wir noch eine Stufe weitergehen und ihr könnt es dorthin schlagen. And then we can take another step. You can open it up. Wer eine Bibel hat. whoever has a Bible. Markus 4:14. Mark 4:14. Und wir können das gemeinsam lesen. And we can read it together. Also dass ihr das vor Augen habt. That you have it right in front of you. Und wir können es gleich probieren gemeinsam. And we can try this together in German. Okay. Der Seemann sieht das Wort. Okay, ich glaube, ich war ziemlich allein. Okay. Okay, gemeinsam. Together. Eins, zwei, drei. Der Seemann sieht das Wort. Okay. Und jetzt haben wir das alle gelesen und gesagt, der Seemann sieht das Wort. So now we've all read and said, the sower sows the word. Und wir können das noch 100 Mal lesen, noch ein paar Mal lesen. We can read it a couple times, 100 times. Und es macht letztlich keinen Unterschied. But it will make no difference. Und wir gehen dann bei der Tür hinaus nach dem Gottesdienst. We will leave after the service. Haben es längst vergessen. Have already forgotten. Haben es längst vergessen, wenn das nicht wirklich passiert. If it doesn't happen. Nämlich, dass der Seemann, und das ist letztlich Gott. If not the sower, which is God. Also, dass der Seemann wirklich das Wort in unser Herz hineinsieht. Really sows the word into our hearts. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass unser Leben geändert wird. And this is the prerequisite for that our lives would be changed, really. Dass das Wort Gottes in unserem Leben Realität wird. That the word of God would become reality in our lives. Wow. Und Gott gibt sein Wort. And God gives his word. Genauso wie wir es brauchen, dass es in unserem Leben, in dem Plan, den Gott für uns hat, Sinn macht. Exactly in the way we need it, so that it makes sense in his plan for our lives. Und sein Wort schafft dann unser Leben mit Gott. And his word creates our life with God. Und jetzt nicht umgekehrt. It's not the other way around. Dass wir unser Leben führen. That we lead our lives. Und es passiert sehr einfach. Ich führe mein Leben. But it happens really easily. I lead my life. Und es dem König Saul passiert. That happened to King Saul. Ich führe mein Leben und Gott spricht. I lead my life, God is speaking. Und ich denke mir, okay, das passt irgendwie in mein Leben hinein. And I think, okay, this fits my life. Und ich denke mir, das passt nicht in mein Leben hinein. Or I think, no, this doesn't fit my life. Und ich versuche das Wort Gottes eigentlich anzupassen an mein Leben. So I try to adapt the word of God to my life. Und was dann passiert, dass das Wort Gottes eigentlich keinen Effekt mehr haben kann in meinem Leben. And that the result is that the word of God cannot have any effect on my life. Weil Gott spricht sein Wort zu uns, because God speaks his word to us, damit das Wort Realität wird, so that the word would become reality, und eigentlich zu meinem Leben wird, and would become my life, und Gottes Plan in meinem Leben Realität macht, and makes the plan of God in my life reality. Okay, und ich möchte das noch verbinden mit einem Vers, Römer 12,2. And I want to read you another verse, Romans 12,2. Und dort steht: Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Und diese Erneuerung des Sinnes, Romans 12,2. Also noch einmal. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Und diese Erneuerung des Sinnes, das ist eigentlich schon eine Frucht vom Wort Gottes. And this renewing of your mind is already a fruit of the word of God. Eine Frucht dessen, dass der Seemann in mein Leben hineingesät hat, ein Wort mir gegeben hat. A fruit of the word that the sower had sown into my life. Und dann geht's weiter, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist. And it continues so that you may prove what the will of God is. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. That which is good and acceptable and perfect. Und das ist es, dass wir verwandelt werden. That's it, that we are changed. Das Wort Gottes kommt in mein Leben. The word of God comes into my life. Und es gibt mir einen neuen Sinn. And it gives me a new meaning. Einen neuen Verstand. A new reason, mind. Und ich werde verwandelt. And I am being changed. Und das ist das Gegenteil davon, gleichförmig zu sein, also mit der Welt. And that is the opposite of being conformed to this world. Und gleichförmig. And conformed. Das ist irgendwie, war das abstrakt für mich, gleichförmig der Welt. Was heißt das? What does this mean? Is so abstract, being conformed to this world. Das klingt irgendwie gleichförmig der Welt. Puh, was heißt das? It sounds strange. What does it mean? Ich habe denken müssen an die Schlachtreihen Israels, die gegen Goliath gestanden sind. And I had to think of the battle army of Israel against Goliath. Ja. Und der Goliath ist jeden Morgen hinausgegangen. Goliath came out every morning. Und hat die Soldaten herausgefordert von Israel. And challenged Israel's soldiers. Und er hat letztlich, das steht im 1. Samuel 17, Vers 10. In 1. Samuel 17, Vers 10, we can read. Da sagt Goliath: Ich habe heute dem Heere Israels Hohn gesprochen. Goliath says, I defy the ranks of Israel this day. Und er hat Israel verhöhnt. He defied Israel. Und den Gott Israels verhöhnt. And defied the God of Israel. Und was hat Israel gemacht? And what did Israel do? In Vers 11. Verse 11. Am Ende, und sie entsetzten sich und fürchteten sich sehr. At the end, they were dismayed and greatly afraid. Sie entsetzten sich und fürchteten sich sehr. They were dismayed and greatly afraid. Und ich habe mir gedacht, wow, Goliath hat das ganze Heer Israels einförmig gemacht. And I thought, wow, Goliath made a unity out of the Israeli army. He unified them. Einförmig. He conformed them. Ja, genau. Also sie waren eins in ihrer Angst. They were one in their fear. Und es war keiner mehr, der sich irgendwie gedacht hätte, so, ich stehe auf und ich vertraue einfach Gott und ich gehe raus und schlag den Goliath mehr. There was not one left who said, oh, I'm going to stand up and fight against Goliath. Und das irgendwie, Goliath hat irgendwie so eine scheinbare Macht gehabt, so eine Kraft, mit der er aufgestanden ist. And Goliath seemed to have such a power with which he showed himself. Dass sich letztlich alle da untergeordnet haben. That all of them submitted. Einförmig haben sich untergeordnet. They were conformed in their submission. In Angst. Out of fear. Und ich fand die gute Botschaft aus der Geschichte heraus. And the good news from this story. Dass der Goliath hat ein Ende gefunden. Goliath found an end. Mhm. Und zwar ein gewalttätiges Ende. He died a violent death. Und Goliaths Mund, der noch vor kurzem Israel verhöhnt hat, and his mouth that was defying Israel, der ist in einem Augenblick was suddenly, durch sein eigenes Schwert, by his own sword, durch die Hand von David, eigentlich vom Rumpf getrennt worden. Was cut off, I mean, the head was cut off. Ja. By David's hand. Und ich mag das, dass es letztlich Goliath sein eigenes Schwert war. And I like it that it was his own sword. Weil auch die Welt, die macht die Menschen gleichförmig. Because the world also conforms the people. Und vielleicht ist jemand jetzt da bei uns und er denkt sich, wow, irgendwie fühle ich mich auch gleichförmig gemacht, was immer das jetzt wirklich heißt. Maybe there's someone among us who thinks, yeah, I feel conformed to the world, whatever that means. Und irgendwie hat mich die Welt einverleibt. And somehow the world has embraced me. Und es ist das Verhängnis der Welt. And what is so bad about the world? Ist letztlich, dass das die Mittel, mit denen die Waffen der Welt. Is that their weapons? Und die Stärke der Welt. And their strength. Ist letztlich auch ihr Untergang. Is exactly what brings them down. Und ich habe mir gedacht, die Welt. In der Welt ist alles erlaubt. And alles. I thought everything goes in the world. Du kannst wirklich alles machen. You can do everything. Und es ist eigentlich super. And it's great. Und es ist Riesenfreiheit. There's a big freedom. Außer. Except. Also was du nicht kannst, ist eine Beziehung zu haben mit Jesus Christus, eine Beziehung zu haben mit Gott. What you cannot have is a relationship with Jesus and a relationship with God. Und es ist unglaublich, wie ausgeschlossen das ist. And it's incredible how excluded this is. Es ist alles erlaubt, everything goes, nur keine Beziehung mit Gott. But a relationship with God. Und das ist letztlich auch der Niedergang der Welt. And this is what brings the world down. Weil da keine Hoffnung mehr da ist, keine Möglichkeit auf Hoffnung, weil Gott ausgeschlossen ist. Because there is no hope and no opportunity for hope because God is excluded. Und das Prinzip ist in Habakkuk 3:14. And the principle is in Habakkuk 3:14. Mhm. Dort steht, du hast ihm mit seinen eigenen Pfeilen den Kopf durchbohrt. You have pierced his head with his own arrows. Und das Du ist Gott. And the You is God. Und ihm ist der Gottlose. Also du Gott hast den Gottlosen mit seinen eigenen Pfeilen den Kopf durchbohrt. So you God have pierced the godless person, ja, with his own arrow. Also das Prinzip ist, wie auch im Buch Esther, der Haman. So it's the same principle like in the book Esther. Haman hat einen Galgen gebaut für Mordecai. Haman built a gallows for Mordecai. Und letztlich am Ende der Geschichte ist er selbst, nämlich Haman, an diesen Galgen gehängt. And at the end of the story, he himself was hanged there. Und ja, in der Welt kann man alles machen. In the world, you can do everything. Und man kann und die Leute machen alles. And people do everything. Und da werden die größten Kekse gebacken, die es gibt. They bake the greatest, biggest cookies. In den größten Backöfen, die es gibt. In the biggest stoves. Und ich habe jetzt neulich gelesen, der Berlusconi hat sich Fett absaugen lassen. And I read about Berlusconi that he got his fat sucked out. Ja, aber es geht noch weiter. But it's worse. Es ist nicht das Ende. It's getting worse. Und jemand will das Fett nehmen oder nimmt das Fett. And somebody will take the fat. Der will eine Seife draus machen. And wants to make it into a soap. Und will es dann versteigern. And wants to auction. Give it for auction. Vielleicht will es jemand kaufen von euch. Maybe one of you wants to buy it. Okay, das sind nur ein paar Beispiele. Just those are few examples. Und mich hat es auch an Lucky Luke erinnert. And I had to think of Lucky Luke. Und zwar, und ich kann mich wirklich nur mal so vage erinnern. I can only remember vaguely. Aber da gab es ein Heftchen und da haben die Leute, da gab es eine Sippe mit großen Nasen. There was a family with big noses. Und dann eine andere Familie mit großen Ohren. And another family with big ears. Und die haben wirklich so große Ohren gehabt. And they really had such big ears. Und die haben einen Krieg eigentlich geführt in einem kleinen Ort. And they were fighting in a small town. Und die haben ständig aufeinander geschossen. They were always shooting each other. Aber das Interessante war, die haben extrem schlechtes Ziel gehabt und die haben sich nie getroffen. But it was very interesting because they couldn't aim very well and they never hit each other. Und dieser Krieg ist schon über Jahre gegangen, ohne dass die weniger werden. So this war had been going on for years, but no one died. Und der Bürgermeister hat dann Lucky Luke gefragt, ob er da nicht irgendwas machen kann. And the mayor asked Lucky Luke if he cannot do anything about this. Und der Bürgermeister hat ihn so herumgefahren in dem Ort, hat ihm Sachen, Plätze gezeigt. And the mayor took him around in the city and showed him places. Und dann ist er zu einem Wandverschlag hingekommen, zu einem Holzverschlag, zu einem Holzwand. He came to a wooden wall. Und er hat gesagt, ja, da vor ein paar Wochen ist einer mit großen Ohren exekutiert worden von den großen Nasen. Here, one of the people with the big ears was executed by some of the people with the big noses. Und man sieht Millionen von Einschüssen. And you see millions of shots. Also die ganze Wand ist durchlöchert. The whole wall is like a durchlöchert. There are holes. Mm-hmm. Nur in der Mitte sieht man den Umrisse von einer Person. Only in the middle you see the, the of a person. Shape. The shape of a person. Mit diesen riesen Ohren. With these big ears. Und keine einzige Kugel hat ihn getroffen. Not one single bullet hit him. Ja. Und das ist die Welt. Ich meine, alles ist erlaubt, alles ist erlaubt. That is the world. Everything goes. Nur nicht Jesus Christus. But not except Jesus Christ. Nur keine Beziehung mit Gott. Except a relationship with God. Und das ist auch gleichzeitig eigentlich der Niedergang der Welt. And that is at the same time the downfall of the world. Und ja, also die Jünger. And the disciples. Das ist auch interessant. Keiner der Jünger hat zu Jesus gesagt. It's very interesting. None of them said to Jesus. Wo Jesus noch unter ihnen war. When he was still among them. Also keiner hat gesagt, Jesus. No one said Jesus. Weißt was? Ich freue mich schon auf die Zeit. You know what? I'm looking forward to the time. Wenn du alles hinter dich gebracht hast. When you will have done everything. Wenn du für uns gestorben bist. When you will have died for us. Dein Blut vergossen hast für uns. Will have shed your blood for us. Wir freuen uns schon wahnsinnig drauf, wenn du dann wieder auferstanden bist. We're so excited about the time when you will be resurrected. Und wir mit dir Zeit haben können. And we can have time with you. Und eigentlich alles vorbei ist. And when everything is over. Keiner hat das gesagt. No one said it. Obwohl Jesus einige Male darüber gesprochen hat. Even though Jesus spoke quite a few times about that. Und ich glaube, weil das ist eigentlich ein Geschenk, wenn Gott uns etwas offenbart. Because I think it is a gift when God reveals something to us. Und Petrus hat es gar nicht verstanden. Er hat zu Jesus gesagt, bitte geh nicht nach Jerusalem. And Peter didn't understand at all. He said, Jesus, please do not go to Jerusalem. Thomas hat es überhaupt nicht verstanden, dass Jesus wieder auferstanden ist. Thomas did not understand at all that Jesus was risen. Und der hat gesagt zu den anderen Jüngern, na, ich kann das nicht glauben. And he said to the other disciples, I can't believe it. Das glaube ich nicht. I don't believe it. Ich muss erst meine Finger in die Wunden geben. First I have to put my fingers into the wounds. Bevor ich das überhaupt glauben kann. Before I can believe it. Und er hat es dann auch gemacht. And he did. Und zwei der Jünger sind ganz frustriert aus Jerusalem rausgegangen. And two of the disciples left Jerusalem very frustrated. Und dann ist jemand zu ihnen gekommen. And somebody came to them. Und der hat zu ihnen gesprochen. And he spoke to them. Und der hat ihnen das Wort dargelegt. And he opened up the word to them. Und die haben zusammen gegessen. They ate together. Und dann steht in der Bibel, dass etwas passiert ist. And then the Bible records that something happened. Und da steht, dass das Herz dieser Jünger hat zu brennen begonnen. It said that the hearts of those disciples began to burn. Und das war Jesus, die dritte Person. And that was Jesus, the third person. Und Jesus hat ihnen die Bibel dargelegt. And Jesus opened up the scriptures to them. Und ich habe an den Vers denken müssen, den wir schon gelesen haben. Der Seemann sät das Wort. And I had to think of this verse that we read. The sower sows the seed. Und ich glaube, das war ein neuer Anfang für diese Jünger. And it was a new beginning for these disciples. Und es war ein Geschenk, dass Jesus mit ihnen da geht. And it was a gift that Jesus was going with them. Und das ist ein Geschenk für uns, wenn Gott uns sein Wort in unser Herz sät. And it's a gift for us if when God sows the word into our hearts. Und er sät genau das, was wir brauchen. And he sows exactly what we need. Und er weiß, was wir brauchen. He knows what we need. Er hat einen Plan für unser Leben. He has a plan for our lives. Und er sät sein Wort, dass das Wort Realität werden kann in meinem Leben. And he sows the word so the word can become reality in my life. Und dass es Frucht bringen kann. And that it can bear fruit. Und es ist so ein bisschen wie beim Verkehrsfunk. And it's a little bit like in the traffic report. Verkehrsfunk, also es geht manchmal so, also man hört das und man hört nicht mal zu. Sometimes you hear it, but you're not really listening. Geisterfahrer auf der A1 Richtung Salzburg. Somebody is coming down my lane Richtung in direction of Salzburg. Zwischen Amstetten und Linz. Between Amstetten and Linz. Bitte bleiben Sie rechts und überholen Sie nicht. Please stick to the right side and do not overtake. Und dann geht's meistens noch einmal, ich wiederhole. And then they say, I repeat. A1, Geisterfahrer auf der A1. A1, somebody's coming down the Richtung wrong Richtung Salzburg, zwischen Amstetten und Linz. Direction of Salzburg, between Amstetten and Linz. Bleiben Sie rechts und überholen Sie nicht. Stay on the right side and do not overtake. Und es wird das wirklich interessant, wenn man selber auf der A1 fährt. And I think it's very interesting when I am the one driving on A1 Richtung Salzburg. In direction of Salzburg. Und man überlegt sich, okay, wo bin ich jetzt eigentlich? And I think, oh, where am I exactly? Okay, St. Valentin, wo ist das eigentlich? Das ist kurz vor Linz. Aha. St. Valentin, where is that? Oh, it's shortly before Linz. Aha. Wow, und ich bin genau in demselben Abschnitt. And I am exactly in that part. Ich glaube, dann bekommen diese Worte vom Radio eigentlich eine besondere Bedeutung für mein Leben. I think then these words from the radio become a very important reality for my life. Und ich werde mir das vielleicht noch einmal vorsagen. Okay, was hat er gesagt? And I'm going to repeat what he said. What did he say? Rechts fahren, nicht überholen. Stay on the right side, do not overtake. Und ich könnte mir vorstellen, ich würde es auch machen. And I'm pretty sure I would do it. Und ich bleibe rechts und ich überhole nicht. I stay on the right side and I do not overtake. Weil ich merke, das hat mit meinem Leben zu tun. Because I sense that it has to do with my life. Das ist kein Spaß mehr. That's not fun anymore. Und das ist das Wort Gottes. And that's the same with the word of God. Und es ist letztlich kein Spaß, dass Gott zu uns spricht. And it's not a joke that God is speaking to us. Sondern er spricht aus einem Grund. But he's speaking for a reason. Und er weiß, dass wir das Wort brauchen. And he knows that we need the word. Und er weiß auch, dass das Wort unser Leben ausmachen wird. And he knows that the word seinen Plan in unserem Leben realisieren kann. That the word can realize or make his plan become reality in our lives. Und es ist keine leichte Sache. That's not a light thing. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Seemann sät das Wort. And that's why it's so important that the sower sows the word. Und es ist nicht umgekehrt, dass ich selber mir denk, okay, da ich höre was und das passt irgendwo in mein Leben und ich ordne das irgendwo hinein. And it's not the other way around that I hear something, oh, that fits to my life and I put it place it somewhere. Weil dann nehme ich dem Wort eigentlich die Kraft weg. Because that's how I take away the power of the word. Und wirklich, was passiert ist, dass das Wort keine Kraft mehr hat in meinem Leben. And the result is that the word has no more power in my life. Und ich werde eigentlich gleichförmig gemacht der Welt. And I am being conformed to the world. Und dann stecke ich eigentlich so wie die das Heer Israels. And then I'm stuck at the same situation as the army of Israel. Bin ich eigentlich in derselben Situation und ich denke mir, wow, ich habe Angst. And I think I'm afraid. Und ich habe keine Hoffnung. And I have no hope. Und weil eigentlich das Wort keine Kraft mehr hat. Because the word has lost its power. Weil ich es zwar irgendwo eingeordnet habe. I have placed it somewhere. Und das war's. But that was it. Aber das Wort, also der Seemann spricht das Wort. But the sower speaks the word. Es ist nicht irgendjemand. It's not just anyone. Also letztlich ist es Gott, der das Wort in mein Herz sät. So it is God who sows the word into my heart. Und es ist wirklich etwas, was Frucht bringen kann. And it's really something that can bear fruit. Ja. Manchmal ist es so, dass es mir so weit weg vorkommt. Sometimes it seems so distant to me. Und ich gehe meinen Weg und mein Leben ist irgendwie festgeschrieben in gewissen Wegen. I live my life and it runs on certain tracks. Ja. Und ich habe mich mit gewissen Dingen abgefunden. And I have also ich lebe mein Leben in festgesetzten Bahnen und in Ordnungen, denen ich mich einfach gefügt habe. And I have submitted myself to a certain order. Und manchmal ahne ich nur, dass letztlich Gott etwas anderes für mein Leben noch hat. And sometimes I can only guess that God might have something else for my life. Und es ist ein bisschen so wie ich gehe am Eis, das dickes Eis. It's a little bit like me walking on thick ice. Und ich ahne irgendwie, okay, ich gehe am Eis, drunter ist noch Wasser. And I can tell that beneath there is water. Und in dem Wasser ist Leben und das sind Fische und das sind Reichtum. And in the water there is life and fish and riches. Und an und für sich ist das Wasser sehr nahe. And the water is pretty close. Und es ist nur diese Eisschicht dazwischen. But there is a layer of ice between. Und trotzdem scheint es so weit weg zu sein. But at the same time it seems to be very far away. Und unerreichbar. Und ich kann nicht zum Wasser, weil da ist das Eis dazwischen. Unreachable because I cannot get to it because there is ice between. Und genau das ist es, wenn wir das Wort lesen. And that's the same when we read the word. Es kann sein, dass es fühlt sich an, als wäre es so weit weg. It seems to be far away. Und es gibt gute Beispiele dafür. And there's good examples for that. Und zwar haben manche Leute das Wort gelesen, das Because Wort. Some people have read the word, this und die word. Haben das studiert. Have studied it. Und dieselben Leute. And the same people. Dieselben manche, die haben dann geschrien. Those same exact people have cried out. Die haben dann geschrien, ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm. Crucify him, crucify him. Und manche haben vom Kommen des Messias gelesen. Some have read of the coming of the Messiah. Und die haben auch auf den Messias gewartet. And they have waited for the Messiah. They've been waiting for the Messiah. Und die haben sich gedacht, wow, wann kommt der Messias, unser Erlöser? They've been thinking, ah, when is he coming, our Redeemer? Aber es ist interessant, dass dieselben Leute, But it's interesting that the same people, dieselben manche, die haben, als Jesus am Kreuz gehangen hat, the same exact people, when Jesus was hanging on the cross, die haben ihn bespuckt und gerufen, they spat at him, anderen hat er geholfen und kann sich selbst nicht helfen. And they cried out, he helped others but cannot help himself. Ist er der König der Juden? Is he the king of the Jews? So steige er nun vom Kreuz herab. So let him come down from the cross. Dann wollen wir an ihn glauben. Then we will believe him. Wow. Und das waren, lustigerweise, das waren die hohen Priester. Wow. And those were the high priests. Und die Schriftgelehrten. Interestingly wow. enough, and the scribes. Und das waren eigentlich die wirklich das Wort studiert haben. They were those that had studied the word. Und ich will nur sagen, das ist oft so, das liegt so nah beieinander. All I want to say is that it's very close together. Ich kann das Wort studieren. I can study the word. Aber es kann mir überhaupt nichts nützen. But it might not be utilizable for me. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir beginnen, das Wort für uns zu instrumentalisieren, and at that moment where we start to instrument to use the word for us, dann wird sich das Wort auch gegen uns wenden. Wird sich das also in dem Moment, wo ich versuche, das Wort irgendwie zu instrumentalisieren, zu verwenden für mich. Ja, zu verwenden für mich. At the same time when I try to use the word for myself, dann wird sich's auch gegen mich wenden. It turns against me. Und in Römer 2,1 steht, and in Romans 2,1, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Whatever you judge a person in, you judge yourself. Weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Because you do the same thing that you judge. Und ich kann das Wort Gottes, das lässt sich nicht instrumentalisieren. Ich werde es erklären. And I cannot use the word of God as an instrument. I'm going to explain it. Also ich kann nicht sagen, okay, Gott, ich weiß, du bist ein Heiler und du wirst mich, du heilst und ich verwende dich jetzt einfach, dass du mich heilst. I cannot say, God, you are a healer and I'm going to just use you to heal me. Weil Gott will mehr haben. Because God wants to have more. Er will mein Herz haben. He wants to have my heart. Und er will wirklich, dass ich zu ihm komme. And he really wants me to come to und him. Mich auch ihm ausliefere. And to expose myself ja. to him. Und wirklich demütig zu ihm komme. Come to him humbly. Und ihn bitte. And asking him. Und dann gibt es mir. And then he gives it to me. Aber er ist keine, also das ist ein gutes Beispiel, er ist kein Automat. He's not a machine. Und ich kann nicht 10 Euro reinschmeißen. And I cannot put 10 Euro in. Und dann kommt meine Heilung raus. And then I receive my healing. Und Gott lässt sich nicht instrumentalisieren. So God doesn't let himself be used as an instrument. Ja. Und sonst wendet sich das Wort Gottes gegen mich. Because otherwise the word of God will turn against me. Und wirklich, ich glaube, das ist es, was so einfach ist zu erfahren. And I think that is so easy to experience. Dass Jesus Christus so weit weg erscheint. That Jesus Christ seems to be so far away. Die Liebe Gottes. The love of God. So weit weg. So distant. Weil ich begonnen habe, das Wort Gottes zu instrumentalisieren. Because I have begun to use the word of God for myself. Ich schaue eigentlich nur mehr, wo es in mein Leben hineinpasst. I only look for where it fits in my life. Aber es kann nicht mehr mein Leben ändern. But it's not allowed to change my life. Okay, und jetzt noch zu einem Beispiel. Another example. Lukas 7. Da können wir vielleicht alle hingehen. Luke 7, we can all turn there. Und zwar ist das eine wunderbare Geschichte. This is a wonderful story. Jesus ist eingeladen bei einem Pharisäer, dem Simon. Jesus was invited by Simon the Pharisee. Wir werden einmal lesen, Verse 37 bis 39. Verse 37 to 39. Okay, und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Hause des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, den eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn da anrührt, denn sie ist eine Sünderin. And there was a woman in the city who was a sinner, and when she learned that he was reclining at the table in the Pharisee's house, she brought an alabaster vial of perfume, and standing behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears, and kept wiping them with her hair of her head, and kissing his feet, and anointing them with the perfume. Now when the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who and what sort of that person, of what sort of person this woman is who is touching him, that she is a sinner. Okay, und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich selber jetzt, ich versuche mich da hineinzuversetzen, ich bin selber ein Pharisäer zu der Zeit. And I thought I'm going to put myself into the situation and I am the Pharisee right there. Und ich höre Simons Worte. And I hear Simon's words, I'm a Pharisee. Und ich kenne auch diese Frau, was immer sie getan hat, Sünderin. And I know this woman, whatever she has done, she's a sinner. Alle kennen sie. Everyone knows her. Und ich kann mir gut vorstellen, dann auch zu denken, naja, es stimmt, er ist eine Frechheit, dass sie einfach reinplatzt. And I can agree, I can say, yeah, it's true. Mit ihrem Salböl da. It's unbelievable that she comes in here and disturbs us with her oil. Und wie kommt die überhaupt dazu? Die hat überhaupt kein Recht. Why does she do this? She has no right. Aber jetzt mit ein bisschen Abstand. But with a little distance. Als Christ. As a Christian. Sehe ich natürlich gleich, dass okay, das ist nicht richtig die Einstellung von dem Simon. I can see exactly that this attitude of Simon is not good, not right. Und ich werde dann auch bestätigt, wenn man weiterliest. And it's true because when we read. Und da spricht Jesus zu dem Simon. And Jesus speaking to Simon. Und zwar Vers 44. Verse 44. Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir Wasser für meine Füße. Du hast mir kein Wasser für die Füße, meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Do you see this woman? I entered your house. You gave me no water for my feet, but she has wet my feet with her tears and wiped them with her hair. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hier hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. You gave me no kiss, but she, since the time I came in, has not ceased to kiss my feet. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. You did not anoint my head with oil, but she anointed my feet with perfume. Okay, und jetzt kann ich dann ganz klar sagen, als so I can Christ, say clearly as a Christian, ja, ich mag die Botschaft, super Botschaft. I like the message, great message. Der Simon, dieser Pharisäer, Simon the Pharisee, der ist ein Wahnsinn, ist Katastrophe. Absolutely bad catastrophe. Aber diese Sünderin, but the sinner, das ist die Gute. She's the good one. Ja, die Schlechte, der Schlechte ist der, also der Gute, Simon ist der Schlechte. The good Simon is the bad guy. Die Schlechte ist die Gute, ich mag das. And the bad woman is the good person. I like this. Aber die Geschichte geht weiter. But the story continues. Und ich kann das Wort Gottes nicht so ein in mein Leben hinein instrumentalisieren. And I cannot use the word of God in my life as I want to. Und es geht dann weiter, Vers 47. And verse 47. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. For this reason I say to you, her sins, which are many, have been forgiven, for she loved much. But he who is forgiven little, loves little. Und Vers 48, und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Verse 48, then he said to her, your sins have been forgiven. Und wow, was für Worte, die Jesus direkt an die Frau richtet. Wow, those words that Jesus addresses to this lady. Dir sind deine Sünden vergeben. Your sins have been forgiven. Und ich glaube, das ist es. And I think that's it. Der Seemann sät sein Wort. The sower sows his word. Und sein Wort hat eine schafft eine neue Realität. And his word creates a new reality. Und ich glaube, diese Realität hat für die Frau mit diesen Worten Jesus schon begonnen. And I think this reality began with these words of Jesus. Und die hat gar nicht groß was machen müssen jetzt. She didn't have to do anything great. Sondern ihr neues Leben hat jetzt begonnen. But her new life began right there. Mit den Worten von Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. When he said, your sins have been forgiven. Und einmal war ich eingeladen bei einem katholischen Hauskreis. Once I was invited by a Catholic fellowship group. Und es war lustig, es war interessant. And it was interesting. Und ich habe die Stelle genommen, wo die Frau im Ehebruch ertappt worden ist. I took the part, the verse where the adulteress woman was caught in adultery. Aha. Und ich habe angefangen, das zu lesen. And I read it. Und ich bin sofort unterbrochen worden. I was interrupted. Von einer Frau, und die hat gesagt, naja, aber was ist da los? Wo ist der Mann eigentlich? Den hast du nicht hingebracht. By a woman, she said, yeah, what about the man? They didn't bring him. Das ist urungerecht. Die Bibel ist frauenfeindlich. This is not just the Bible is against women. Und okay, und dann ist eine Diskussion entstanden, die ich nicht mehr unter Kontrolle gehabt habe. It became a big discussion out of my control. Und es gibt wahrscheinlich, wenn man das liest, gibt es viele Botschaften in der Stelle. But if you read this, there's many messages in this part. Also viele Menschenbotschaften. Many Botschaften von Menschen. Many human messages. Und man kann über verschiedenste Sachen sprechen. You could talk about all different kinds of things. Aber ich habe mir gedacht, ja, ich meine, wo bricht das Eis in der Geschichte? Also, but I thought, what makes the ice break in the oder story? Oder wer zerschlägt das Eis hier? Or who is breaking the ice here? Dass man wirklich zum Leben kommt. That you can find life. Und soll ich jetzt auf der Seite der Frau stehen? Should I take sides of the with the woman? Die Ärmste, und ihr Mann ist nicht erwischt worden, oder der Mann, mit dem sie Ehebruch begangen hat, der ist nicht abgeschleppt worden, nicht mitgenommen worden. Only she was taken, but he wasn't taken. Oder soll ich mich auf die Seite der Menschen stellen, die dann die Steine werfen wollen? Or should I take sides with the people who want to throw the stones? Die Geschichte geht weiter. The story continues. Und Jesus sagt dann zu den Leuten mit den Steinen. Jesus says to the people with the stones. Und ich mag das, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. I like this. Whoever among you is without sin, let him cast the first stone. Wow. Wow. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Whoever is without sin among you, let him cast the first stone. Das sind Worte, die offensichtlich eine neue Realität bewirkt haben. Those are words that obviously created a new reality. Und die Leute sind gegangen. Because everyone left. Und das Wort hat eine Realität produziert. And the word created or produced a reality. Ja, in dem Leben der Menschen. In the lives of the people. Und es geht auch dann weiter. And it continues. Jesus ist ganz allein mit der Frau zurückgeblieben. Jesus was left alone with the lady. Und fragt sie, wo sind deine Ankläger? He asks her, where are those that accuse you? Sind nicht mehr da. They left. Und dann sagt er, auch ich klage dich nicht an. And he says, even I don't accuse you. Und stellt euch das vor, ihr seid die Frau. And imagine, put yourself in the place of the lady. Und Jesus spricht mit ihr. Jesus speaks to you. Auch ich klage dich nicht an. Even I don't accuse you. Geh und sündige nicht mehr. Go and sin no more. Und ich glaube einfach, dass dieses neue Leben hat für die Frau mit den Worten Jesus schon begonnen. And I think this new life began when Jesus said those words. Weil wirklich der Sämann hat ein Wort gesprochen. The sower spoke a word. Oder ein Wort gesät. Or sowed a word. Und das Wort bringt Frucht. And the word bears fruit. Und die Frucht ist für die Ewigkeit. And the fruit is eternal. Und es ist auch gemäß des Planes Gottes für unser Leben. And that's how the plan of God is in our lives. Ja. Und Pastor Rob sagt manchmal zu den Leuten, zu uns. Sometimes Pastor Rob says to us. Naja, vielleicht hat dich deine Frau hergeschleppt. Maybe your wife dragged you here. Greg wahrscheinlich. Greg maybe. Wahrscheinlich hat dich deine Frau hergeschleppt. Maybe your wife dragged you here. Oder umgekehrt. Or the other way around. Aber egal wie es ist, und jetzt ich kenne nicht die Herzen von euch. Regardless of how it is, and I don't know your hearts. Vielleicht ist einer wahnsinnig fertig und denkt sich, ich kann nicht mehr das christliche Leben leben, ich möchte alles hinschmeißen. Maybe somebody is so frustrated with the Christian life, he wants to throw it out the window. Oder ein anderer denkt sich, naja, mir ist eigentlich wurscht, was der da oben sagt, ich gehe dann raus für den Türen und lebe mein Leben, wie ich es will. Or somebody else might say, I don't care what he says up here, I'm gonna go out there and live my life as I want to. Und ich finde, das Schöne ist, wenn man das sagen kann und einfach das Wort Gottes lesen kann und wenn da steht. But it's beautiful when I can say this and when I can read the word and it says. Und ich glaube, das ist auch, was wir wirklich alle brauchen. And I think this is really what all of us what we need. Der Sämann sät das Wort. The sower sows the word. Und das Eis bricht. And the ice is breaking. Und es gibt einen schönen Vers, Jeremia 23, 29, da steht, das Wort Gottes ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. There is a wonderful word in Jeremiah 23, 29. The word of God is like a hammer. Der Felsen zerschlägt. That smashes rocks. Und ich glaube, wenn er Felsen zerschlägt, wird er auch ein Eis zerschlagen können. And I think if he can smash a rock, he could smash ice too. Und das ist es. And that's it. Der Sämann sät das Wort in unser Leben hinein. The sower sows the word into our lives. Und er macht das nicht irgendein Wort. And he doesn't use just any word. Sondern es ist wirklich das Wort, das wir brauchen für unser Leben. But exactly the one we need for our lives. Gemäß des Planes Gottes für unser Leben. According to the plan of God in our lives. Und wir kommen einfach so, wie wir sind. And we come as we are. Und empfangen, was er hat. And receive whatever he has. Und es ist schön, dass das so einfach ist. And it's beautiful that it's that simple. Und das ist letztlich, dass er das in mein Herz spricht, das Wort. And in the end, it is him who speaks the word into my heart. Lasst uns beten. Let's pray. Herr Vater. Father. Wir wollen dich jetzt einfach bitten für unser Leben. We want to ask you for our lives. Und ja, so manchmal, und es kann sein, dass die Welt so einen starken Einfluss auf unser Leben hat. Sometimes the world can have such a strong influence on our lives. Und vielleicht ist es jetzt so bei manchen. And maybe with some of us. Dass es das Wort Jesus ist irgendwie weit weg. It seems that the word of Jesus is so far away. Beziehung mit Gott ist irgendwie weit weg. The relationship with God is far away, distant. Und Herr, wir bitten dich einfach, dass du direkt in unser Herz sprichst, Herr. And Father, we ask you that you speak into our hearts. Und dass wir es uns auch zu Herzen nehmen, Herr. Directly, and that we would take it to heart. Und wir bitten dich, dass du diesen Boden des Herzens wirklich beackerst und vorbereitest. And we ask you to really toil the soil in our hearts. Dass dann das Wort auch Frucht bringen kann. That the word can bear fruit. Ja. Und wir beten jetzt für vielleicht den, der sich am schlechtesten fühlt. And we pray for the person who feels the worst. Jetzt hier. Right here among us. Ja, dass du zu dieser Person sprichst, Herr. Lord, that you would speak to this person. Dass du genau dieser Person deine Liebe jetzt zeigst, Herr. That you would show your love exactly to that person. Und dass du dich um diese eine Person auch kümmerst. And that you would care for this one person. Und dass du für diese eine Person auch ein Wort hast. And that you would have a word for this one person. Einen Plan hast. A plan. Und unendliche Liebe hast, Herr. And unending love. Und jetzt noch für die, wenn du Gott noch nicht kennst. And for those of us, if you do not know Jesus yet. Aber du hättest gerne eine Beziehung mit Jesus Christus. But you would like to have a relationship with Jesus Christ. Und ein reines Herz. You would like to have a clean heart. Dann bete einfach mit mir jetzt. Then pray with me. Herr Vater, komm in mein Herz. Father, come into my heart. Jesus, komm in mein Herz. Jesus, come into my heart. Komm in mein Herz. Come in my heart. Herr Jesus, wasch mich rein. Wash me clean. Von all meinen Ungerechtigkeiten, von all meinen Sünden. From all the things I've done wrong, from all my sins. Wasch mich ganz, ganz rein, Herr. Cleanse me, wash me clean, Lord. Komm du in mein Leben, Herr. Come into my life, Lord. Und rette mich, rette mich. And save me, save me. Danke, Herr. Thank you, Lord. Wir beten in Jesu Namen. We pray in Jesus' name. Amen. Amen.